Im Namen Allahs, des im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Übeln und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Die Leute finden leider draußen keinen Platz mehr, bevor wir jetzt weitermachen. Die keinen Platz mehr finden sollen, draußen beten. Es wird eine Decke draußen vorbereitet. Und die Brüder sollen nach vorne. Die Brüder sollen nach vorne. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوفاء الرحمن في بيت الله. Druck ist von innen, von außen, egal von wo, ja. Und Allah sagt, sie haben ihr Versprechen, ihr Bündnis, ihr Vertrag mit mir gehalten, mit Allah. Und das sind die Eigenschaften. Und weiter, sehr schöner Vers, Allah sagt, und kein Verkauf und kein Handel hindert sie, diese Männer, von der Erwähnung Allahs, yani von generell vom Islam. Und deswegen, wenn einer kommt zu deiner Frau und möchte sie zu deiner Tochter und möchte sie verloben, und du siehst sein Gesicht, er gefällt dir nicht. Er sagt, egal wie, auch wenn er wenig Geld hat und sein Aussehen dir nicht gefällt, trotzdem, als allererstes, schau, ob er ein Mann ist. Nicht Männlein, Geschlecht, Mann, sondern ob er von seinem Verhalten ein Mann ist. Und die Maßstäbe, dass er ist gläubig. Und nicht, wie heute leider verstanden, Mashallah, trägt viel Gewichte, ja, ist ein hübscher Mann, ja, hübscher Mann oder hübscher Männlein und muskulös, fährt ein schönes Auto, ja, aber kennt kein Gebet, das ist kein Mann. Das ist kein Mann. Nicht der Mann nach dem Verständnis von Islam, und das ist das einzige korrekte Verständnis. Und das ist das Verständnis Allahs, und das sind die Maßstäbe Allahs, und Allah urteilt mit uns, am jüngsten Tag, mit seinen Maßstäben. Und deswegen sagt der Prophet, Vorsicht, Vorsicht, wer zu euch kommt, ja, der einen Glauben besitzt und ihr weist ihn ab, dann wird nur Unheil in diesem Haus kommen. Hadith, sinngemäß übersetzt. Ja? Und deswegen, wenn der Mann zu dir kommt, der Mann, nicht Männlein, Mann, und möchte die Hand um deine Tochter bitten, ja, dann achte, ob sein Herz ist gebunden an den Häusern Allahs. Ob er ist ein gläubiger Mann. Und jemand, was sind die Anzeichen? Weil alles hat Anzeichen, alles hat Signale und was ist der Beweis dafür, dass er einer ist gläubig, dass er ist ein Mann. Das heißt, wenn er den Adhan hört, ja, und er weiß, das Gebet ist jetzt fällig in der Moschee, er lässt seine Tijara, egal wie hoch sein Gewinn ist, und eilt zu der Moschee. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala als Maßstab gelegt für den Glauben. Und den hat er, wie wir den Vers vorhin rezitiert haben, den wiederholen wir. Er sagt, kein Handel und kein Verkauf hindert sie von Dhikr von Allah, von der Erwähnung, Allahs Erwähnung. Hier ist Gebet gemeint, hier ist Koran lesen gemeint, hier ist Allahu A'lam. Aber Allahu A'lam, hier ist das Gebet gemeint. Keine Tijara, kein Handel und kein Verkauf. Weil das ein Mann versteht, ein Mann, subhanallah, der sein Herz ist so erst, und vor allem ist das ein Mann mit einem festen Charakter, mit einem stabilen Charakter. Ja? Er weiß, worauf es ankommt in diesem Leben, dass dieses Diesseits ist vergänglich, und deswegen, er achtet nicht, egal, er hat 5.000 Euro jetzt einen Gewinn gemacht, aber er verpasst das Morgensgebet oder das Mittagsgebet wegen seinem Handel. Subhanallah, er hat einen Verlust. Weil dieses Gewinn auf diesem Diesseits ist beschränkt, aber dieses Gebet wird dir nutzen bis zu der Ewigkeit. Du wirst Nutzen von dem Gebet bis die Ewigkeit. Oder? Ja, bis der Ewigkeit wirst du davon Nutzen ziehen. Und das sind die Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala als Maßstäbe gelegt hat. Dass man achtet darauf, dass man die Gotteserwähnung, dass man Dhikr, dass man seine Gebete nicht vernachlässigt, egal was kommt. Ja? Und dass man das, was man Allah versprochen hat, ja? Weil wo wir die Shahada gesprochen haben und wo wir Muslime geworden sind oder unser Gebot, seitdem wir den Verstand besitzen und wir wissen, dass wir Muslime sind, haben wir mit Allah einen Vertrag. Dass wir niemals abtrünnig werden und dass wir niemals unsere Religion verlassen. Und heute siehst du das Jugendamt, die Beleidigung zwischen Mutter und Vater, und Rasul Sallam hat keine Ermächtigung dafür erlassen. Der Prophet Muhammad Sallam hat das verabscheut. Und eines Tages hielt der Prophet den Siwak, womit man seine Zähne sauber macht. Er sagt, er fragt sie, würde dieser Siwak dir wehtun, wenn ich dich damit schlagen würde? Ja. Und Rasul Sallam fragt sie, ob dieser Siwak wehtut, wenn man damit schlägt. Ja? Und heute, subhanallah, du siehst, jemand kommt und sagt, ja, du darfst deine Frau brutal schlagen. Das ist legitim im Islam. Und diese Verständnisse müssen wir korrigieren. Es ist halt nicht erlaubt, deine Frau auf eine brutale Weise zu schlagen. Das ist haram. Und dass er seine Frau nicht betrügt und belügt und dass er sie nicht hintergeht. Und wenn ein Mann bekannt ist, dass ein Lügner ist, er ist kein Mann. Ein Lügner ist kein Mann. Vorsicht, ein Lügner ist kein Mann. Das ist definitiv klar. Und du hast deine Tochter heute verheiratet, jemand, er hat ein schönes Auto und er hat Muskeln, aber er lügt, er ist kein Mann. Er sagt, ich sehe ihn nicht als Mann. Der Islam sieht ihn nicht als Mann. Was macht deine Tochter bei ihm? Er ist bekannt, dass er ein Lügner ist. Und du verheiratest deine Tochter mit einem Lügner, egal wie er aussieht, egal was er hat, egal was er besitzt, egal was er wie viel Ilm er hat. Das interessiert uns nicht. Weil eines Tages, er wird deine Tochter, yani seine Ehefrau belügen. Und er wird ihr nicht ihre islamische Rechte geben. Und er wird zu anderen Frauen gehen. Warum? Weil er ein Lügner ist. Er ist bekannt bei Allah als Lügner. Und heute heiraten wir hinter dem Gesetz. Und heute Leute heiraten nicht gesetzlich, gehen nicht zum Staat, zum Standesamt, weil er sagt, ich könnte so keine zweite Frau heiraten, weil gesetzlich ist in Deutschland verboten, mehr Ehe. Ja. Deswegen, du hast heute Angst, ja, vom weltlichen Gesetz, aber hast du nicht Angst vor Allah, sein Gesetz? Und subhanallah, wallahi, von einem Gläubigen, du hast niemals einen Schaden. Wenn es sogar zu Scheiden kommt, aber sie ist mit, und das kann passieren, auch unter einer rechtschaffenen Familie, rechtschaffenes Ehepaar, aber was wird er machen, was der andere nicht machen würde? Er würde ihr Rechte geben und sagen, hier, das steht dir zu, das ist dein Recht, wenn es zur Scheidung kommt. Ja? Aber nicht wie heute, heiratet einen Lügner oder einen Drogenhändler oder der früher, mashallah, viele Beziehungen pflegte zu Frauen, aber Hauptsache, er hat Geld. Hauptsache, er sieht gut aus. Hauptsache, er hat Muskeln. Hauptsache, er kommt von einer guten, angesehenen Familie. Ja. Und deswegen, ein Mann, jetzt überleg mal, sei klug, Bruder. Oh, Bruder, sei klug. Jetzt, wenn du deine Tochter verheiratest an jemand, ja, der lügt und betrügt und klaut. Wenn er deine Tochter schlecht behandelt, könntest du zu ihm gehen und sagen, lass uns sitzen, lass uns reden. Könntest du ihn ermahnen? Du könntest ihn nicht ermahnen. Du könntest ihn nicht ermahnen. Er wird dich nicht ernst nehmen, weil er nicht Allah fürchtet. Und schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala was für ein schönes Gesetz Allah gegeben hat, indem er sagt, indem Allah sagt, wenn ihr seid, sozusagen, ihr seid verheiratet, aber es ist nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen. Das heißt, es ist nicht zum Verkehr gekommen, so gib ihr von dem Halben, von dem, was du ihr als Morgengabe geschrieben hast. Oder sie hat Nachsicht, sie ist Nachsicht, gibt sich nachsichtig aus und verzeiht dir. Und sagt, ich erlasse dir diese halbe Morgengabe. Und der Mann ist nicht der wie eine Frau aussieht. Ja. Der ständig seine Identität wechselt, seine Klamotten und folgt eine Ideologie, die nicht islamisch ist. Ja. Weil er cool aussieht oder weil. Wallahi, das ist nur Betrug. Wer nicht für Allah liebt, ist ein Betrug. Wenn er auch sie liebt und wenn er mit ihr zusammen ist und sie heiraten will, dann ist es nur so, dass er sie woanders kennengelernt hat. Ja? Vielleicht durch einen Chat, vielleicht durch ein Telefon, vielleicht durch eine E-Mail, vielleicht durch irgendeine Art und Weise, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Deswegen wollen wir unsere Töchter verheiraten an Männer, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und Männer sind. Männer. Er sagt, beim Vogel, bei Ratten, bei Mäuse gibt es Männlein und Weiblein. Und verzeiht mir, beim Hund gibt es Männlein und Weiblein. Beim Schwein gibt es Männlein und Weiblein. Bei der Biene, ja, bei Pflanzen sogar. Bei Pflanzen, Männlein und Weiblein. Ja, deswegen. Und Umar radiallahu an sagt, wo sind die Männer? Und guck mal, wo Umar gelebt hat, was für eine Zeit. Er fragt, wo sind Männer neben mir? Wo sind die Männer? Wir wollen Männer. Männer, die die Religion, die Fahne des Islams tragen, damit dieses Kind, damit er heiratet eine Frau und aus dieser Ehe kommt ein Kind, der die Fahne des Islams trägt und den Islam verteidigt mit Wissen und weiß, wie er den Islam verteidigt. Und wenn der Vater eine Pflaume ist, ist der Sohn auch eine Pflaume. Einfaches Prinzip. Und wenn dann die Mutter eine Flaute ist, dann ist die Tochter auch eine Flaute. Und subhanallah, wir brauchen nicht zu sprechen, jeder sieht in diesen Jahreszeiten jetzt, wie unsere Schwester, die Kopftücher tragen, auf der Straße laufen. Und deswegen, oh Jungs und Mädchen dieser Umma, wir suchen Frauen und Männer, die diese Verantwortung tragen können. Es gibt viele Männlein, viele Weiblein. Aber wo sind die Männer, wo sind die wahren Männer, wo sind die wahren Frauen? Dass er hat die Entscheidung in seiner Hand. Nicht, er ist ein Sklave von seinen Gelüsten, ein Sklave von seiner Frau. Wir wollen einen Mann, der weiß, wie er mit seiner Frau lebt. Er weiß, wie er mit seiner Frau umgeht. Er weiß, wie er den Umgang mit ihr pflegt. Und wenn es zu scheiden kommt, und subhanallah, es kann eine Prüfung von Allah sein, und weiß dann, wie er sich von seiner Frau islamisch scheidet. Weil wenn man sich islamisch scheidet, wird keiner Schaden tragen. Keine Peinlichkeiten entstehen daraus. Aber unsere Art und Weise heute, wir blamieren uns. Wir wollen unsere Töchter verheiraten, damit man, dass man auch das Gefühl hat, dass du wirklich der Vater bist. Dass auch jetzt der Vater soll auch männlich sein. Dass er nicht vor dir, dass er Respekt vor dir hat, vor dem Vater, von dem Mädchen. Nicht, dass er seinen Fuß hebt und so seinen Fuß über seine Beine übereinander schlägt und seinen Fuß in seine Richtung. Oder dass er schlecht oder schmutzige Wörter benutzt in Angesicht seines Schwiegervaters oder von dem Vater, von dem Mädchen, was er heiraten möchte. Ja, legt sich hin, ist respektlos, wenn du reinkommst, wird er sich nicht erheben, um dich zu begrüßen. Und das ist heute die Erniedrigung, in der wir leben heute. Dieser mangelnde Respekt. Und wir sehen heute, subhanallah, dass der Sohn die Kopie ist von seinem Vater. Und heute der Vater beschwert sich, mein Sohn hat gemacht und mein Sohn ist so schlecht, mein Sohn tut das. Wir sagen, subhanallah, du hast doch so gelebt, du hast doch ihm das so beigebracht, du warst doch sein Spiegelbild. Deswegen wollen wir die Männer schützen und nicht die Familien. Und nicht die Familien heute, erst von dieser Familie her. Und was ist jetzt wichtig daran? Das interessiert Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Ja? Du kannst von einer großen Familie sein, von einer starken Familie sein, aber du kannst eine Pflaume sein. Ja? Und deswegen, nicht nur, dass du ein richtiger Mann und er hat Achlak, er hat einen guten Charakter, einen starken Charakter. Er kann Menschen beeinflussen auf eine positive Weise. Durch seinen guten Charakter, als wenn die Leute mit ihm sitzen oder ihn sehen, sagen, Subhanallah, schaut euch diesen Mann an. Deswegen möchten wir unsere Töchter verheiraten. Jedem, der Allah durch sie fürchtet. Oder Allah fürchtet in sie. So. Dass er sich fragt, so eine Stufe, dass er sich fragt, dieses Taschentuch, ist das von Halal oder Haram? Dieses Essen zu Hause, woher kommt dieses Essen? Hä? Deswegen, wenn er Haram nach Hause bringt, dieses Essen, Haram Essen, wird es keinen Segen geben in seinem Körper, bei seiner Frau und seinen Kindern. Und er hat viel Geld, aber vom Sozialamt, vom Jobcenter. Und er erwartet Monat für Monat sein Geld. Er sagt, verzeiht mir, wenn ich hart spreche, aber das ist Tatsache. Und wird Betrug, überall wird betrogen heute. Wie, das ist die Nachkommenschaft, wie sollen unsere Kinder, wo soll der Segen zu Hause stecken? Heute Zweifel, das Geld, was wir besitzen, Zweifel auf, woher das kommt. Wir brauchen einen Maßstab, hör zu. Ein Salaf hat Erde gekauft. Darin befand sich Gold. Er hat in dieser Erde Gold gefunden. Und ging zu diesem Besitzer von dieser Erde, also der Ex-Besitzer. Er sagt, ich habe diese Erde von dir gekauft. Und beim Boden habe ich dieses Gold gefunden. Und dann sagt er zu ihm, ich habe von der Erde die Erde gekauft, aber nicht dieses Gold. Der Verkäufer und schaut, er sagt, ich habe dir die Erde verkauft und was in ihr war und ich habe dir kein Gold verkauft. Ich habe dir kein Gold verkauft, stimmt, aber ich habe dir die Erde verkauft und das. Allahu Akbar. Heute, wenn einer sagt, oh, was, gib mir meine Erde zu mein Gold. Gestern haben wir zwei beerdigt, eine alte Frau und einer von den jungen Männern. Er sagt deswegen, was nehmen wir mit in den Grab? Nur seine Taten. Und der Sarg hat kein Kontonummer und keiner wird seine Konto-Bankkarte mitnehmen. In unseren Ländern, einer von den Männern, der gestorben ist, von naher Zeit gestorben. Und dann wurde mir gesagt am Telefon, alle seine Kinder, und als der Vater gestorben ist, haben sie gesucht, was er bei sich hatte an Geld. Haben sie gesehen, ungefähr 25 Euro. Und ungefähr so wert, 25 Euro. Das wäre eine andere Währung, so umgerechnet. Und hat das Geld so eingewickelt und hat dieses Geld gut versteckt bei sich. Alle kamen und haben ihn untersucht. Und er sah, er hatte nichts, außer das. Und heute, wie ihr seht, wenn einer stirbt, alle rennen zu ihm. Schauen, wie viel Geld er hat. Und deswegen schaut mal, die Geschichte, die wir gerade erzählen mit der Erde, mit dem Gold. Er sagt zu ihm, ich habe von dem Gold, ich habe dieses Gold nicht gekauft, ich habe diese Erde gekauft. Dann sind sie gegangen. Dann hat er ihn gefragt, hast du Kinder? Der andere sagt, ja, ich habe eine Tochter. Allahu Akbar. Dann meint er, verheiratet deine Tochter, verheiratet deinen Sohn mit meiner Tochter und dieses Geld, dieses Gold, gibt das für dieses neue Paar, das junge Paar. Schaut mal, das ist ein Beispiel, wie Menschen früher gedacht haben, wie ehrlich die Menschen waren. Und schaut mal, dieses Kind, diese beiden, die neu verheiratet, dieses junge Ehepaar, ja, haben gleich Gold als Gabe bekommen, weil sie auch gottesfürchtige Kinder waren oder Jugendliche waren oder ich weiß nicht, wie alt sie waren. Und wir verlangen oft, deswegen, wenn ihr verheiratet, bevor sie verheiratet. Deswegen sage ich oft zu meinen Brüdern und Schwestern hier in den Freitagsreden und sonst in den Unterrichten, verheiratet eure Kinder nicht sofort, bringt einen Scheich und lasst ihnen klar werden, was ihre Rechte sind im Islam. Und manchmal geht dir auf einmal ein Licht auf, wenn du eine Ermahnung hörst, dass du zum Beispiel nicht wusstest, dass das auch als ihr Recht von der Ehefrau, dass du auch darauf achten musst. Viele Leute denken, kennen die Rechte nicht heute der Ehe. Wir wollen Eigenschaft der Männer, dass der Mann verzeihend ist auch. Dass er verzeiht. Und dass er auch kann seine Zunge hüten. Ja, wie einige, subhanallah, sie zerstören alles zu Hause und dann verlangen sie, dass andere kommen als Richter, damit sie diese Ehe retten können. Er sagt, du hast doch schon alles zerstört, was willst du da retten? Und deswegen kippt nicht alles das, was du in dir trägst, weil es kann sein, es wird ein Tag kommen, wo ihr euch vertragen werdet. Und das bleibt dann in den Herzen. Deswegen sei jemand, der nachdenkt, benutze deinen Verstand. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wir wollen seine Sorgen an unser Herz nehmen. Der Prophet Muhammad hat sich Sorgen gemacht für uns und hat uns gesagt, wie wir zu leben haben. Wie wir leben dann? Frag. Und nicht heute, subhanallah, du machst ein Treffen, Mann und Frau kommen, sehen sich, heiraten, fertig. Keiner weiß, wie sein Dien ist. Hauptsache, gut, sieht gut aus, mashallah, sie sieht gut aus. Ja, oder, ja. Aber weißt du, was sie hinter sich trägt oder was er hinter sich trägt? Ja. Weißt du, wie der Dien von denen ist, von ihr ist oder weiß sie, wie sein Dien ist? Wenn kein Dien, keine Gottesfurcht, wallahi, dann darfst du nichts erwarten, dass du von dieser Person, mag sein, alles Mögliche sehen kannst. Omar verlangte nach Männern. Und er wurde gefragt. Und Omar versammelte die Männer und er fragte die Männer einzeln. Und fragte ihn, er sagte, ja Omar, ich wünschte mir, ich hätte einen Pferd, damit ich fi sabilillah gehe und nonstop reise fi sabilillah. Und ein anderer Mann sagt, ich wünschte, ich hätte zwei Reittiere, die ich spenden kann. Und sagte Omar, ich brauche solche Leute wie Ubaida und die anderen Sahaba, die er erwähnt hat. Diese drei Männer genügen mir, sagte Omar. Mu'ad, radiallahu anhu. Er weiß der Wissenste, was Halal und Haram angeht. Und Abu Ubaida, Amin al-Umma, er ist der Vertraute dieser Gemeinde. Und Abu Hudhaifa ist der Gelehrte des Korans. Wenn du Leute aus dem Koran auswendig kennen und Leute, die wissen, was Halal und Haram ist, und Leute, sie sind sozusagen Bürger dieser Gemeinde. Das reicht uns, drei solcher Männer. Und das war Omar, sein Wunsch, dass er drei solche Männer hat. روح دعاية. Segen und Heil auf dem gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Brüder, ich möchte nicht lang machen, weil ich sehe, es ist voll und es ist wahrscheinlich stickig. Wollen wir schnell beenden, inshallah. Wir möchten, meine lieben Brüder, für diese Gemeinde, für diese Umma, dass wir richtige Männer erziehen, dass sie ihre Religion verstehen und diese Religion weitertragen. Und der Prophet Muhammad sallam sagt, ihr alle seid Hirten und ihr seid verantwortlich für eure Herde. Und Allah wird euch fragen über eure Herde. Hast du deine Kinder erzogen oder hast du sie nicht erzogen? Und wie hast du deine Kinder erzogen? Wie hast du deine Kinder erzogen? Und als letztes, und du siehst bei manchen Frauen Eigenschaften wie Männer. Frauen wie Männer. Und als ihr Mann gestorben ist, von solch einer Frau, und wir haben gesehen, dass sie besser als 10 Männer war. Sie hat die Kinder richtig erzogen und hat das gemacht und das gemacht. Und alles, wenn wir sagen, Kaza, Kaza, im Arabisch, das heißt, und Gutes gemacht. Und das ist nicht die, die eindringt unter den, wo der Prophet sagt, verflucht ist die Frau, die wie ein Mann ist und der Mann wie eine Frau. Nein, das meinen wir nicht. Wir meinen sogar, sie hat die Verantwortung genommen, die eigentlich ein Mann tragen müsste. Ja, aber sie war ja alleinerziehend, hat ihre Kinder richtig erzogen. Und unser Prophet Muhammad sagt auch, 3 werden nicht ins Paradies eintreten. Und hier, der Youth interessiert uns. Und aber gibt es eine andere Riwaya, und das ist das Thema, dass eine Frau wie ein Mann, das heißt, sie kleidet wie ein Mann und sie benimmt sich wie ein Mann. Eine Lesbe, so in unser Wortgebrauch. Eine Frau, die sich wie ein Mann kleidet. Und du siehst sie, wenn Männer diskutieren, sie kommt dazwischen und diskutiert. Und sie, ihr ist egal, wenn Männer irgendwo sitzen, setzt sich dazwischen, auf dem Markt, auf der Straße, sogar zu Hause. Wenn Besuch ist, sie kommt dazwischen. Wenn, mashallah, vom Mann Bekannte kommen, sie sitzt damit und fängt an zu reden. Und sie redet. Und der Mann wird immer kleiner. Und die Frau, mashallah, sie gibt die Befehle jetzt. Diese Frau, bei Allah, sie geht nicht ins Paradies. Wer sagt das? Der Prophet Muhammad. Eine Frau muss bescheiden sein, muss schamhaftig sein, muss schamhaftig sein. Deshalb, meine lieben Brüder, die Frauen, die sich wie ein Mann benimmt, sie wird nicht ins Paradies gehen. Und sie denkt, sie ist ein Mann. Und deswegen, wenn du siehst, dass eine Frau, deine Frau, diese bestimmt einen Teil von diesen Eigenschaften trägt, dann und deswegen nimm wie die Biene den Honig von ihrer Wabe, ohne dass du das Haus kaputt machst. So musst du mit deiner Frau umgehen.